كثيرة. ثم أما بعد، وصلنا بارك الله فيكم في كتاب الصلاة إلى حديث جابر ابن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير آذان ولا إقامة. الحديث رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وهذا هو رقم 176. يعني الحديث 75 بعد 100، حديث جابر ابن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وكذلك مثل هذا الحديث عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضوان الله عليهم. وأما هذا الحديث فدليل على أنه لا يشرع لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، وهو كالإجماع. وأما قول المؤذن في صلاة العيدين الصلاة جامعة فلم ترد به سنة في صلاة العيدين ولا بارك الله فيكم لم ترد به سنة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولا يستحب كذلك أن يقال الصلاة جامعة بالنسبة لصلاة العيدين لأنه لا يوجد دليل. وأما القياس على غيره من الصلوات فهذا لا يجوز، لأنه بارك الله فيكم لا يصح في العبادات القياس. ما نستطيع نقيس ونقول باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف قال أمر بأن يدعى إلى الصلاة وقال الصلاة جامعة، فلا يقال ذلك في صلاة العيد. بحثنا في الأذان، أي أن الأذان يكون للصلوات وصلاة الجمعة، أما لصلاة العيدين فلا أذان ولا إقامة لحديث جابر وابن عباس رضوان الله عليهم. الاسلوب قبيط الله ديم جنيدقن ديم ألبام هاتسقن وندش بتسوق داسس كاينن جيبت دين من متفاهيت ونغيت أنبيتت أوسى الله ون كاينن جيبت ديم من انديزة أنبيتن فولكت أوسى محمد صلوات الله وسلامه عليه دين الله ولتس جزنت غوتس. wir haben schon paar hadithe genommen in dem buch von as-sala von subul as-salam die erklärung sozusagen vom bulugh al-maram. Und wir haben zuletzt erklärt, was sind die beliebten Handlungen beim Adhan. Was sind die beliebten Handlungen bei Adhan. Heute machen wir weiter mit dem Hadith 175 und 176. Und zwar einmal von Jabir ibn Samurah und einmal von Ibn Abbas رضي الله عليهم. جابر ابن سمرة زاكت ich habe mit dem Propheten صلى الله عليه وعلى اله وسلم die zwei fest gebetet nicht einmal und nicht zweimal, das wird mehr, ohne Adhan und ohne Iqama, ohne Adhan und ohne Iqama. Dies Hadith hat Muslim berichtet. Al-Imam Muslim hat das berichtet in seinem Sahih. Und Hadith 176, das ist das gleiche von Ibn Abbas, Radwallahu alayhima. Er sagte auch, dass er mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Und das war ohne Adhan und ohne Iqama. Unser Thema war Adhan und wir sind noch bei Adhan und Iqama. Und hier, barakallahu fikum, dass er gesagt hat, Jabir, und dass Ibn Abbas gesagt hat, wir haben mit dem Propheten gebetet, die Festgebete, wir haben nur zwei Festgebete, wir Muslime. Ein Fest ist Eid al-Adha und ein Fest ist Eid al-Fitr. Eid al-Fitr kommt, das ist Fastenbrechenfest. Und Eid al-Adha, das ist Opferschlachtenfest. Und in diesen zwei Festen gibt es ein Gebet. Das ist Salat al-Eid. Und hier, die Sahaba, radwallahu alayhim, die haben uns erklärt, dass sie mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gebetet haben, ohne Adhan und ohne Iqama. Das heißt, das ist ein Fehler, dass man Adhan und Iqama macht, und das ist Ijma', dass man kein Adhan und kein Iqama für das Festgebet macht. Es gibt manche, die behauptet haben, man könnte Adhan und Iqama machen. Aber das ist mit Sicherheit falsch, weil es keinen Beweis dafür gibt. Und die Religion sollte nach den Beweisen praktiziert werden und nicht nach den Aussagen von den Leuten. Und manche haben gesagt, man sollte anstatt Adhan und Iqama rufen, As-Salatu Jami'a, das Gebet versammelt. Das bedeutet, versammelt euch zum Gebet. Und dies auch ist ohne Beweis, dass man das zu Festgebeten sagt oder zu anderen Gebeten, außer Sonnen- oder Mondfinsternisgebet. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann befohlen hat, dass man sagt, As-Salatu Jami'a. Dann kamen die Leute zusammen. Deshalb, barakallahu fikum, sollte man aufpassen. Zu Festgebeten sagt man gar nicht. Wenn die Leute beten wollen, dann genug, dass der Imam sagt, wir fangen das Gebet an und fertig. Ohne Adhan und ohne Iqama. Und unser Thema ist natürlich über Adhan und Iqama. Der Autor hier bringt Beweise, dass man sowas nicht macht. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم. القصة مشهورة بارك الله فيكم. وهذه القصة كانت لما عادوا من غزوة خيبر، وكان الوقت قد تأخر كثيرا، فبقي بلال ليوقظهم، يعني لم ينم بلال ليوقظهم لصلاة الفجر، ولكنه نام، فاستيقظوا وحرارة الشمس على جباههم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأن يتحولوا عن مكان الغفلة، عن المكان الذي حصل لهم هذا، وثم أمر بلالا فأذن، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر، ثم أقيمت الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح. وفي هذا أذن بلال، وفي رواية أمر بلالا أن ينادي بالصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع. وفيه دلالة على شرعية التأذين للصلاة الفائتة بنوم، وكذلك المنسية لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا تذكر أو ذكرها أو استيقظ. يعني الذي ينام عن صلاة أو ينساها، ينام عنها أو ينساها، لا هذه إذا كانت في شروق الشمس، في عين شروق الشمس ينتظر قليلا لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: تحولوا عن مكان الغفلة. وفي رواية مسلم كذلك أمر بلالا بالإقامة. إذن صار عندنا هنا أذن بلال وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإقامة، فصار عندنا روايتين. هل عندنا هنا مخالفة بين الروايتين؟ من أهل العلم من قال نعم، ومن أهل العلم من قال ما في مخالفة، لأن واحد أثبت وقال أذن بلال، والآخر من الصحابة أبو هريرة رضي الله عليه أثبت الإقامة، فواحد أثبت الأذان والآخر أثبت الإقامة. أبو قتادة أثبت الأذان، وأبو هريرة أثبت، وأبو سعيد أثبتوا بارك الله فيكم الإقامة. فلا معارضة، لأنه عدم ذكر الشيء لا يعارض وجود شيء آخر. يعني مثلا هل لو أنا قلت ناجي في الدرس أنا أثبت، وأتى رجل آخر وقال علي في الدرس، فهل هذا يعني أنه إبراهيم ليس في الدرس؟ أو لما نقول علي في الدرس يعني ناجي ليس في الدرس؟ أو لما نقول ناجي في الدرس علي ليس في الدرس؟ لا، هذا أثبت وهذا أثبت، فنستطيع الجمع بالقول أنه ناجي وعلي في الدرس. فلذلك لما قال أبو هريرة رضي الله عليه أمر بلالا بالآذان أو بالإقامة عفوا، ولما قال أبو قتادة أذن بلال، فالإثنان مثبتة ويمكن الجمع، فلا معارضة، والله تعالى أعلى وأعلم. أي فيه بارك الله فيكم هذا الحديث أنه لو نام الإنسان عن صلاة أو نسيها يؤذن لها ويقيم. من أهل العلم من قال فقط يقيم، من أهل العلم من قال فقط يؤذن، ومن أهل العلم من أخذ هذا الحديث على مشروعية، على سنية الأذان وليس وجوب الأذان، ولكن الصحيح أن الأذان واجب. حديث هندت زيبن زبسك، حديث هندت زيبن زبسك فون أبي قتادة رضي الله عنه إن أينم لنغن حديث بتزغلي شلافن أو ده فشلافن des Gebetes von Sahaba und der Prophet war dabei. Der sagte dann ein Teil vom Hadith. ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. Dann hat Bilal Adhan gemacht und der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, dann hat der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم gebetet, wie er jeden Tag das gemacht hat. Das Hadith ist bei Muslim. Hadith von أبي قتادة رضوان الله عليه ist ein langes Hadith, und zwar die Sahaba, der Prophet صلى الله عليه وسلم und die Sahaba, die waren zurück von Khaybar, die waren zurück von Khaybar, und als sie zurück von Khaybar waren, dann war das zu spät geworden in der Nacht, dann wollten sie schlafen. Der Prophet hat gesagt, wer bleibt wach, damit er uns zum Frühgebet aufweckt. Dann sagte Bilal, ich. Aber Bilal könnte sich nicht kontrollieren und er schlief. Auch Bilal, Radwallah Ali. Dann sind sie wach geworden durch die Strahlen der Sonne. Die Sonne ist hoch geworden und von der Wärme des Strahlens von der Sonne, dann sind sie wach geworden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihnen befohlen, dass sie den Platz verlassen. Den Platz verlassen. Und er sagte, tahawwalu an makani al-ghafla. Das wird, in diesem Platz passiert euch etwas Schlechtes, verlässt diesen Platz. Geht ihr weg. Dann sind sie weggegangen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Bilal gesagt, der sollte Adhan machen. Bilal hat Adhan gemacht. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sunna-Gebet gebetet. Sunna-Gebet, passt auf. Die zwei Rak'a, die sind normalerweise, die man vor dem Frühgebet betet. Sunna zusätzlich. Und dann hat Bilal Iqama gemacht. Und dann haben sie sozusagen Pflichtgebet gebetet mit dem Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und in diesem Hadith steht, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat so gebetet wie jeden Tag. Das wird ganz normal. Warum? Weil barakallahu fikum, wenn man ein Gebet verschläft oder vergisst, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt, wer ein Gebet vergisst oder verschläft, sollte das Gebet nachholen oder sollte das Gebet beten, wenn man wach geworden ist oder sich erinnert hat. Und hier, die haben verschlafen. Das bedeutet, die haben keine Sünde begangen. Und der Prophet hat das gebetet. Aber davor hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Adhan machen lassen. Oder Adhan rufen lassen. Und Bilal hat das gemacht. In einer anderen Überlieferung von Abi Huraira, Radwanullahi alayhi, Abu Huraira hat gesagt in diesem Hadith, der Prophet dann hat Bilal befohlen, Iqama zu machen. Und Abu Huraira hat nicht erwähnt, dass Bilal Adhan gerufen hat. Und hier, barakallahu fikum, manche haben gesagt, dann braucht man nur Iqama zu machen. Ja, aber Bilal hat doch Adhan gemacht. Wie können wir denn verbinden oder kombinieren zwischen den zwei Hadithen? Klar. Abu Qatada hat davon berichtet, dass Bilal Adhan gemacht hat. Abu Huraira hat davon berichtet, dass Bilal dass Bilal Iqama gemacht hat. Und beide haben etwas bestätigt. Und es gibt keine widersprüchliche Angaben hier, sondern beide haben etwas bestätigt und wir können kombinieren, indem wir sagen, Bilal hat Adhan gemacht und Bilal hat Iqama gemacht und dann ist es fertig. Weil wir eine Regel haben, wenn du etwas erwähnst, das heißt nicht, dass die anderen nicht zu erwähnen sind oder nicht erwähnt wurden. Beispiel. Ich sage, Mohammed sitzt in der Moschee. Dann kommt eine andere Person, der sagt, Ali sitzt in der Moschee. Heißt das, dass Mohammed nicht mehr da ist? Nein. Das heißt, Mohammed ist da und Ali ist da. Und das ist die Kombination. Es gibt keinen Widerspruch zwischen der Aussage von Abi Huraira und der Aussage von Abi Qatada. Kein Widerspruch überhaupt. Aber er hat von etwas erzählt und der andere hat von etwas anderes erzählt. Zikru shay'i la yanfi ghayra. Das bedeutet, wenn du etwas erwähnst, heißt das nicht, dass du was anderes nicht bestätigst. Ich sage, Mohammed ist da. Das heißt nicht aber, dass Ali nicht da ist. Aber ich habe nur Mohammed erwähnt. Und das ist wichtig in diesem Zusammenhang, weil manche Gelehrten, sie haben diese Überlieferung als Beweis genommen, dass Adhan nicht Pflicht wäre für eine Gruppe. Und das stimmt nicht. Warum? Weil Adhan Pflicht ist. Wallahu ta'ala ala. وله عن جابر أي لمسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولمسلم عن جابر رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. بارك الله فيكم. المزدلفة هي في مناسك الحج, هي مناسك الحج, وهي في يوم عرفة بعد مغيب الشمس من يوم عرفة, بعد مغيب الشمس من يوم عرفة يذهب الناس إلى مزدلف, والصلاة في مزدلفة تكون جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين. والبخاري روى من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمزدلفة المغرب بأذان وإقامة والعشاء بأذان وإقامة, ولكن لهذا معارض, من حديث ابن عمر رضوان الله عليه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة, وزاد أبو داود لكل صلاة, وفي رواية له ولم ينادي في واحدتين منهما, ما نادى بالأذان. وفي هذا الحديث حديث ابن مسعود بارك الله فيكم دل على أنه لا أذان فيهما يعني في مزدلف, وأنه لا إقامة إلا واحدة للصلاتين. نعم, من حديث ابن عمر عفوا وليس ابن مسعود, من حديث ابن عمر بارك الله فيكم وليس ابن مسعود. ودل كذلك أنه أقام لكل صلاة بإقامة واحدة, قال لكل صلاة, وقال ولم ينادي في واحدة منهما, وهو يعني نفى الأذان هنا. وهنا تعارضت الروايات, انتبهوا, تعارضت الروايات. وين التعارض يا أخوة؟ التعارض هو لما واحد يقول ما فعل والثاني يقول فعل, ما أتى والثاني يقول بلى أتى, هنا في تعارض. أما لما نقول أنا أتى والثاني يقول أتى, واحد يقول أتى معه خمسة, واحد ما يقول, بيقول فقط أتى, هنا ما في تعارض. ممكن الجمع, قل هذا حدث بس عنه والآخر حدث عن الآخرين, لكن انتبه لهذا هنا, ولكن تعارضت. فجابر أثبت أذانا وإقامتين, وابن عمر نفى الأذان وأثبت الإقامتين, وابن مسعود أثبت أذانين وإقامتين. فهنا ماذا نفعل؟ بارك الله فيكم. هنا لابد من السعي لأن نجمع بين هذه النصوص. هنا المؤلف يقول هو يقدم ابن مسعود, يعني أذانين وإقامتين, ولكن إذا أخذنا بحديث جابر كذلك بأذان وإقامتين, هذا أيضا جيد. طيب ولكن كيف نجمع مع ابن مسعود؟ قد يفهم من ابن مسعود أنه أذان وإقامة وأذان وإقامة أنه قصد الأذان للمغرب والأذان للعشاء أذان واحد وإقامتين, والله تعالى على وعلم, وهذا هو الذي يسير عليه الناس, والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم. حديث هندت أخت زبسك مسلم هد بريكتد فون جابر رضوان الله عليه دست بخفيت محمد صلى الله عليه وسلم المزدلفة إن المزدلفة أنج كومنست وند هات إن المزدلفة مغرب جبيت وند عشاء جبيت سوزامن جبيتت ونتولش فاكيوت العشاء مت أينم أذا ونزواي إقامة أين أذا ونزواي إقامة ونحديث نما هندت نوين ونزبسك أخ باي مسلم von Ibn Umar. Der sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Maghrib Gebet und Isha Gebet in Muzdalifa auch zusammen gebetet mit einer Iqama. Mit ein Iqama. Und bei Abu Dawud in jeder mit einer Iqama für jedes Gebet und in einer Überlieferung, und er hat kein Adhan für jedes Gebet rufen lassen. Er hat kein Adhan für jedes Gebet rufen lassen. Und da gibt es noch ein Hadith von Ibn Mas'ud. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in Al-Muzdalifa Maghrib Gebet gebetet mit Adhan und Iqama. Und Isha Gebet mit Adhan und Iqama. Und er sagte, ich habe den Propheten gesehen, er hat das getan. Das ist bei Al-Bukhari. Jetzt haben wir, barakallahu fikum, sozusagen drei Hadithe. Jetzt haben wir drei Hadithe, barakallahu fikum. Ein Hadith von Jabir, der sagt, der Prophet Muhammad s.a.w. hat in Muzdalifa Maghrib und Isha mit Adhan und zwei Iqama gemacht. Für jedes Gebet Iqama. Dann haben wir von Ibn Umar. Er hat Maghrib und Isha Iqama für jedes Gebet Iqama. Er hat das mit Iqama für jedes Gebet gemacht ohne Adhan. Und dann haben wir von Ibn Mas'ud. Er hat das Gebet Adhan und Iqama, Adhan und Iqama für jedes Gebet sallallahu alaihi wasallam gemacht. Jetzt, wie können wir kombinieren zwischen diesen drei Aussagen? Weil diese drei Aussagen, die sind unterschiedlich sozusagen von Sahaba radhiyallahu alayhi. Erstmal barakallahu fikum, bevor wir kombinieren, was ist Muzdalifa? Muzdalifa ist ein Ort, das ist barakallahu fikum in der Nähe von Mekka, ungefähr 13, 14 Kilometer entfernt von Mekka. Al-Muzdalifa, barakallahu fikum, ist sozusagen ein Teil von Hajj. Das macht man am 9. Dhul-Hijja nach Maghrib Zeit, nach Sonnenuntergang, musste man von Arafa nach Muzdalifa. Von Arafa nach Muzdalifa zurückkommen. Und dort verrichtet man das Gebet Maghrib und Isha zusammen und Isha verkürzt. Das gehört zum Hajj, das gehört zur Pilgerreise. Das ist ein Ritual. Hier, barakallahu fikum, haben wir eine Überlieferung, der Prophet hat das mit Adhan, ein Adhan und zwei Iqama gemacht. Und das ist das meiste, was die Leute machen. Also sie machen erstmal Adhan und dann machen sie Iqama, beten sie Maghrib-Gebet, dann machen sie Iqama und beten sie Isha-Gebet. Das ist von Jabir überliefert. Von Ibn Umar wurde etwas anderes überliefert. Er hat kein Adhan gemacht. Aber er hat Iqama für jedes Gebet gemacht. Von Ibn Mas'ud ist das auch nochmal was anderes. Der Prophet hat Adhan und Iqama für jedes Gebet gemacht. Aber gemeinsam haben wir, gemeinsam ist Iqama für jedes Gebet. Es gibt Iqama für jedes Gebet. Das ist gemeinsam, das ist klar. Jetzt haben wir ein Problem mit dem Adhan. Unser Problem ist nicht mit Iqama, sondern mit Adhan. Zwei sagen für jedes Gebet und einer sagt, er hat kein Adhan gemacht. Wie können wir kombinieren hier? Der Autor, rahimahullah ta'ala, er sagt, ich nehme von Ibn Mas'ud. Das wird zwei Adhan und zwei Iqama. Aber man könnte vielleicht dies, barakallahu fikum, kombinieren, indem man sagt, auch ein Adhan ist genug. Oder könnte man sagen, ja, das ist speziell vielleicht bei Muzdalifa. Oder Ibn Mas'ud hat von etwas erzählt, was er erlebt hat. Und die anderen auch haben davon erzählt, was sie erlebt haben. Deshalb sollten wir sagen, vielleicht das geht und das andere geht. Aber allgemein, Hadith Jabir ist, was die meisten tun. Das wird, sie machen Adhan und dann Iqama für Maghrib und Iqama für Barakallahu fikum Isha-Gebet. Und interessant ist hier, وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدٍ مِّنْهُمَا, bei Abu Dawud ist das, er hat kein Adhan rufen lassen zu jedem Gebet. Das ist interessant, weil diejenigen, die gesagt haben, Adhan ist nicht Pflicht, die haben das auch als Beweis nochmal genommen. Aber wir wissen, Adhan ist Pflicht. Was könnte man hier sagen dann? Dass der Sahabi einfach das nicht gehört hat. Dass er das nicht gehört hat. Weil die anderen das bestätigt haben. والمثبت مقدم على النافي. Das bedeutet, wenn jemand etwas bestätigt und wenn er etwas sozusagen nicht bestätigt, wir nehmen die Bestätigung und nicht die Nichtbestätigung sozusagen. Wallahu ta'ala ala wa ala. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت. متفق عليه وفي آخره إدراج يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت. هذا إدراج. ما هو إدراج؟ أنه راوي من الرواة, راوي من الرواة أي هو أو صحابي يعني ابن عمر هو الذي قال هذا الكلام. وقيل لا, أن الزهري هو الذي قال هذا الكلام. انتبه, قيل أن الزهري أو قيل ابن عمر هو الذي قال الكلام, أي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا, إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وهذا الأذان الذي كان يؤذنه بلال بارك الله فيكم هو للفجر الكاذب. وفي رواية, رواية البخاري, قبيل الفجر ولم يكن بينهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا, يعني ما كان بين الأذانين إلا أنه واحد يصعد يؤذن يرقى والآخر ينزل. وهذا فيه بارك الله فيكم أيضا أنه يستحب أنه يكون الأذان مكان عالي. وفي هذا الحديث شرعية الأذان قبل وقت الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم, يعني القائم هو الذي يصلي الليل يعود إلى نومه, والثاني يقعد إذا سمع الأذان. يعني فهو هذا الأذان الأول الذي يؤذنه بلال, وثم يؤذن ابن أم مكتوم رضوان الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا, الذين يريدون الصيام, حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني إذا أذن بلال فهم يأكلوا ويشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا أذن ابن مكتوم ما معناه إذا أذن؟ علامة أن الفجر الصادق قد دخل, فالذي يريد الصيام لا يأكل ولا يشرب, ودخل وقت الصلاة, فالذي يريد يصلي فيصلي. يعني فما كان يؤذن ابن مكتوم حتى يقال أصبحت, يعني اقترب وقت الصبح, يعني اقترب قاربت الصباح أي آخر جزء من الليل، فهو في أول الفجر. والحديث فيه جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد ويؤذن واحد بعد واحد، أما أذان اثنين معا فهو من البدع، وهذا أحدثه بنو أمية، لذلك يفعل اليوم في الجامع الأموي. أنه يؤذن اثنين اثنين، يعني بدل ما يؤذن واحد. هل الأذان شلون يكون؟ الله أكبر الله، بدل ما هكذا أنا وأنت اثنين نؤذن نفس الشيء. اليوم في المسجد الأموي، أنا اليوم في المسجد الأموي بارك الله فيكم، المسألة هكذا، يعني في عندنا أربع منارات، كل منارة يؤذن الأول ثم يؤذن أربعة خمسة وراء، ثم يؤذن الثاني وأذن أربعة خمسة وراء، والثالث أربعة خمسة وراء، والرابع أربعة خمسة وراء، ويفتلوا في الأذان. غينا نسأل الله السلام. وكذلك في هذا الحديث بارك الله فيكم أن الإنسان يأكل ويشرب حتى يتيقن من طلوع الفجر، وكذلك لا بأس أنه يكون مؤذن أعمى أو يكون صاحب عاهة، لا بأس بذلك. الله تعالى أعلى وأعلم. وحديث 181 وعن ابن عمر رضي الله عنه أن بلالا أذن قبل الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، ولكن هذا الحديث ضعيف، رواه أبو داود وضعفه، ولكن الشيخ الألباني يصحح هذا الحديث بارك الله فيكم يصححه. وهذا المعنى فيه أنه بارك الله فيكم قبل الفجر، أي قبل الفجر الصادق، قبل الفجر الصادق. والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم. حديث نما هندت أختي، حديث نما هندت أختي، فن ابن عمر ان عائشة اتسيلت ابن عمر ان عائشة هابن اتسيلت دست بخفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت بلال روفت دن اذان ان دن اخت دن است ان ترنكت بس ام مكتوم ابن ام مكتوم دن اذان روفت سواد بقفيت قزاكت دن ابن عمر زاكت او دا الزهري ابن عمر او دا الزهري الزهري استو ساقن ان يبلي فغا تزاكت ابن ام مكتوم ده وا اين مان ده بلند وا und hat zum Gebet nicht gerufen, bis man ihm gesagt hat, Asbahta, Asbahta. Das bedeutet, die Dämmerung ist sozusagen eingetroffen, die Dämmerung ist eingetroffen. Und dies Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Bei Al-Bukhari und Muslim. Barakallahu fikum. Hier in diesem Hadith gibt es etwas, das heißt Idraj. Was ist Idraj? Das bedeutet, ein Überlieferer sagt bestimmte Wörter von sich selber in einem Hadith, und da denken die Leute, es wäre diese Wörter wären vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber sie sind nicht vom Propheten, wie zum Beispiel hier wa kana rajul al-a'ma, und er war ein blinder Mann. Das ist nicht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt worden, sondern das hat entweder Ibn Umar sallallahu alaihi gesagt oder Az-Zuhri gesagt. Nur damit wir etwas verstehen, wie treu die Gelehrten von Hadith waren, dass sie nichts sozusagen überliefert haben, außer dass sie uns genau erklärt haben, wer das gesagt hat. Weil wenn man sagt, der Prophet hat das gesagt, ist anderes oder anders barakallahu fikum, dass man sagt, ja, Ibn Umar hat das gesagt, oder Aisha hat das gesagt, oder Az-Zuhri hat das gesagt. Die Aussage von einem Sahabi oder von einem Gelehrten ist nicht das Wort von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Weil wenn der Prophet was sagt, dann ist das Beweis. Aber wenn die Leute etwas sagen, dann ist das kein Beweis, außer in bestimmten Fällen. Deshalb, barakallahu fikum, sollte man aufpassen. Was gibt es in diesem Hadith? Bilal, wenn er zum Gebet ruft, dann ruft er sozusagen in der Nacht. Und wenn Ibn Maktum dann zum Gebet ruft, dann darf man nicht mehr essen und nicht mehr trinken. Aber wenn Bilal ruft, das heißt zur Zeit vom Propheten Muhammad s.a.w. gab es zwei Adhan bezüglich Frühgebet. Zwei Adhan. Ein Adhan macht Bilal, und das ist sozusagen in der unechten Morgendämmerungzeit. Unechten Morgendämmerungzeit. In dieser Zeit hat Bilal Adhan gemacht. Dann dürfte man weiter essen, weiter trinken, weiter essen und weiter trinken und nicht Frühgebet, da dürfte man kein Frühgebet beten. Bis Ibn Maktum zum Gebet ruft, dann darf man nicht mehr essen, nicht mehr trinken und man darf das Gebet oder man muss das Gebet dann verrichten. Bilal hat den ersten Adhan gerufen und er hat drinnen gesagt, As-salatu khayrun min an-nawm. Das Gebet ist wichtiger als Schlaf. Und Ibn Maktum hat das zweite Gebet gemacht. Und barakallahu fikum hier, dieses Gebet, dieses, bitte? Das zweite Adhan hat Ibn Maktum gemacht. Und das erste hat Bilal gemacht. Und beim ersten hat Bilal As-salatu khayrun min an-nawm gesagt. Und beim zweiten, Ibn Maktum hat das nicht gesagt drin. Barakallahu fikum, in diesem Hadith auch gibt es, dass man weiß, wenn der Adhan, wenn Ibn Maktum den Adhan aufruft, dann heißt das, dass die Dämmerung, dass die echte Morgendämmerung eingetroffen ist. Aber bei Bilal, das ist sozusagen wie zu, jetzt unter Anführungsstrichen bitte, das ist Warn-Adhan, Warnsignal. Wenn man zum Beispiel im Schlaf ist, da könnte man aufstehen und sich vorbereiten auf das Gebet. Dazu, barakallahu fikum, gibt es in diesem Hadith die Erklärung über Fasten. Das heißt, wenn man fastet, dann fängt man mit der echten Morgendämmerung. Und es gibt die Überlieferung, wie weit waren die Adhan voneinander zeitgemäß. Das bedeutet, wie lange hat man gewartet. Es gibt eine Überlieferung bei Al-Bukhari, dass einer hochgegangen ist und das andere runtergegangen ist. Das war die Zeit, die dazwischen sozusagen oder die Differenz zwischen den beiden Adhanen. Und das sind ein paar Minuten, barakallahu fikum, damit die Leute wach werden. Dazu, barakallahu fikum, als man zu Ibn Maktum gesagt hat, weil er blind war, asbacht, das bedeutet, die Morgendämmerung ist eingetroffen. Er war blind. Er könnte dasselbe nicht sehen. Deshalb hat man ihm gesagt, die Zeit ist sozusagen eingetroffen, da solltest du Adhan machen. In diesem Hadith auch gibt es den Beweis, dass man in einer Moschee zwei Gebetsrufer, zwei Muezzinin haben kann. Und einer macht ein Adhan und der andere macht der nächste und so weiter. Und dazu, barakallahu fikum, wenn man nicht weiß, dass die Morgendämmerung eingetroffen ist, die erste, oder wenn man Zweifel hat, dann kann man essen und trinken, bis man Gewissheit hat. Heute sage ich natürlich, wir wissen durch die Zeit. Allahu ta'ala ala ala. Und von Ibn Umar, Hadith 181, von Ibn Umar überliefert, Bilal hat Adhan gemacht vor der Morgendämmerung. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat es ihm gesagt, du sollst das nochmal machen. Und er sagte, der Diener hat geschlafen. Oder der Diener schlief. Abu Dawud hat das überliefert. Der Autor hat es als schwach bezeichnet, aber das Hadith ist nicht schwach, Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Und das heißt hier in dieser Hadith, in diesem Hadith, dass Bilal Adhan gemacht hat vor der echten Morgendämmerung und nicht nach der echten Morgendämmerung. Das heißt, wir müssen aufpassen, weil wenn die echte Morgendämmerung eintrifft, dann musste man beten und darf man nicht mehr essen, nicht mehr trinken, wenn man fasten will. Aber wenn das davor ist wie Bilal, das ist kein Problem. Und in diesem Hadith heißt es, der Bilal radhiyallahu alayhi hat den ersten Adhan gerufen, radhiyallahu alayhi. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث أولا بارك الله فيكم أولا مهم في هذا الحديث أن المؤذن يرفع صوته بالنداء حتى يسمع الناس، وثانيا أن الذي يسمع المؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن، وهنا قال فقولوا مثل ما يقول. بارك الله فيكم. نحن قلنا إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فالأمر يفيد، الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، يعني فيه دلالة هنا على أن الذي يسمع المؤذن يقول كما يقول المؤذن وجوبا، وهذا قال به بعض الحنفية وأهل الظاهر وآخرون، أما الجمهور فقالوا لا يجب، فقالوا لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، فلما شهد قال خرجت من النار، أخرجه مسلم. فلو كانت الإجابة واجبة لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال مؤذن، فإذا دل ذلك على أن الحديث هنا للاستحباب، يعني إذا سمعتم النداء فقولوا استحبابا وليس وجوبا كما يقول مؤذن. ولكن الآخرون انتبهوا هنا، شوفوا أهل العلم سبحان الله، قالوا طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له على الفطرة، وقال له قال له النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، ولكن ما في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مثل ما يقول المؤذن، فيبقى الأمر على الوجوب لأنه هذا زيادة وما فيها ما فيها معارضة. وقوله مثل ما يقول أي كما يقول المؤذن حتى يسكت، ولذلك قال بعض العلم لا بأس بالتدارك، يعني مثلا إذا المؤذن كان وصل إلى حي على الصلاة وأنت لسه ما قلت الله أكبر الله أكبر، قال لا بس تتدارك ذلك. فإذا المؤذن يقول يؤذن والسامع يقول مثله، إما وجوبا أو استحبابا، إما وجوبا أو استحبابا، أغلب العلم يقول بالاستحباب وللبخاري عن معاوية مثل هذا الحديث، يعني أن السامع يقول كما يقول المؤذن، هذا حديث 183، وللبخاري عن معاوية مثله. إلا بارك الله فيكم في الحي على في حي على الصلاة وحي على الفلاح. يعني في الحي علتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح. فماذا يقول؟ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا حديث إن شاء الله أول شيء نتكلم عن الأول بالألماني ثم نتابع، وهذا سيكون الحديث الأخير اليوم إن شاء الله. لا لفظا لفظا، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا بارك الله فيكم حديث 182، حديث 182 فن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال. أبو سعيد الخدري بريكتته زاكت der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr den Ruf zum Gebet hört oder den Gebetsruf hört, dann sagt ihr, wie der Gebetsrufer sagt. Und das ist barakallahu fikum erstmal, dass der Gebetsrufer sozusagen laut zum Gebet ruft, damit die anderen hören, was er sagt. Dazu barakallahu fikum, dass der Gebetsruf bestimmte Wörter hat, da sollte man diese Wörter sagen, die genau sind. Und wenn wir hören, dann sagen wir das Gleiche, was der Gebetsrufer sagt. Und hier haben wir eine Diskussion zwischen den Gelehrten bezüglich sagt. Sagt ist ein Verb in Imperativ. Das bedeutet, der Prophet befiehlt uns hier. Wenn der Muadzin, wenn ihr den Muadzin hört, dann sagt. Der befiehlt uns. Und wir haben gelernt, wenn der Prophet etwas befiehlt, das heißt, dass dieser Befehl im Folge, oder wir haben die Folgerung dann, dass dies Pflicht ist. Dass dies Pflicht ist. Ein Befehl ergibt uns eine Pflicht. Und wenn wir sagen, dies ist Pflicht, weil der Prophet das befohlen hat, wenn man sagt, nein, das ist nicht Pflicht, dann musste man einen Beweis bringen, dass dies nicht Pflicht ist. Das bedeutet sozusagen etwas, was diesen Befehl mindert. Und hier, barakallahu fikum, der Prophet sagte, ihr müsst das sagen. Deshalb haben Al-Ahnaf, manche von Ahnaf, von Hanafiten, und die Zahiriyya, die haben gesagt, man muss genau wie der Gebetsrufer sagt. Der Gebetsrufer sagt, du sagst es gleich. Andere, die meisten Gelehrten, sagen nein. Das ist beliebt und nicht Pflicht. Aber dann sagen wir ja, wo ist der Beweis dafür? Sie haben doch Beweis geholt, die Gelehrten. Da haben sie gesagt, in Sahih Muslim, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einen Gebetsrufer gehört. Er hat zum Gebet gerufen. Er hat ihm, als er gesagt hat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, er sagt ihm, ala al-fitra, nach der Fitra. Der Fitra, das ist diese Angeborene, was Allah subhanahu wa ta'ala in unseren Herzen, was uns in unseren Herzen gegeben hat, eingegeben hat. Als der Gebetsrufer sagte, Ashhadu an la ilaha illallah, der sagte ihm, du bist von der Hölle gerettet. Du bist von der Hölle gerettet. Und hier hat man gesagt, wenn das Pflicht wäre, dann hätte der Prophet sowas nicht gesagt, sondern der Prophet hätte das genau gesagt, was der Gebetsrufer gesagt hat. Deshalb sagen sie, das ist beliebt, das zu sagen, was der Gebetsrufer sagt. Die anderen Gelehrten haben gesagt, nein, es gibt hier keinen Beweis, dass das beliebt ist, weil, wenn man sagt, der Prophet sagte ala al-fitra, das heißt nicht, dass der Prophet nicht gesagt hat, das heißt nicht, dass der Prophet nicht gesagt hat, genau wie der Gebetsrufer gesagt hat. Zum Beispiel, der Muezzin sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ich sage für mich, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dann ala al-fitra. Ich habe das gesagt doch. Es gibt hier keinen klaren Beweis, dass der Prophet nicht gesagt hat. Deshalb haben sie gesagt, das bleibt so. Aber die meisten Gelehrten sagen beliebt. Und barakallahu fikum bei An-Nasa'i, bei An-Nasa'i von Salama und Habib radhiyallahu alayhi, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, das genau, was der Gebetsrufer gesagt hat, bis er gestoppt hat. Und dieser Barakallahu fikum sollte der Muezzin laut Adhan machen und man sollte sozusagen das sagen, was der Muezzin sagt. Wie ich schon gesagt habe, manche Gelehrten sagen beliebt, andere Gelehrten sagen Pflicht. Hadith 183, Muawiyah radhiyallahu alayhi hat das gleiche überliefert oder berichtet. Und das ist bei Al-Bukhari. Das wird das Gleiche. Wenn der Muezzin zum Gebet ruft, dann sagt ihr das Gleiche, was der Muezzin sagt. Natürlich außer Barakallahu fikum, außer wenn man sagt Hayya ala salah, Hayya ala al-Falah. Und hier gibt es eine andere Überlieferung. Wali Muslim an Umar fi fadl al-Qawli kama yaqul Muezzin kalima kalima siwa al-Hayya ala tain فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أي إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال الإنسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض أهل العلم قالوا أنه يكفي مرة واحدة، وبعضهم قالوا لا، مع كل حي على الصلاة، مع كل حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا ما هو فضل القول كما يقول المؤذن؟ الأجر وهو دخول الجنة وغفران الذنب، غفران الذنب دخول الجنة. وأما لا حول، الحول هو الحركة، أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى، أي لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله. وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وحكي هذا عن ابن مسعود مرفوعا. وقال أهل العلم، بعض أهل العلم، أن هذا الحديث يقيد حديث أبي سعيد الخدري في قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهناك قول آخر، شو معنى التقييد للإطلاق يا أخوة؟ يعني أبو سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا كما يقول المؤذن، يعني قولوا كما نفسه، لما يقول حي على الصلاة قولوا حي على الصلاة، حي على الفلاح. ولكن هنا في الحديث إذا قال حي على الصلاة، إذا قال حي على الفلاح، فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فذا قالوا هذا يقيد هذا الإطلاق. وهناك من قال لا، نجمع ونعمل بالحديثين، فنقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هناك من أهل العلم من جعل هذا أقوى، وهناك من جعل هذا القول أقوى. ويقول المؤلف هنا والعمل بالحديثين هو الطريقة المعروفة من حمل المطلق على المقيد وتقديم الخاص على العام، فهو أولى بالاتباع. طبعا بارك الله فيكم، هنا انتبهوا، هناك من يقول عند التثويب صدقت وبررت، وعند الترجيع يجيب، ولكن هذا لا دليل عليه. وفي الإقامة أقامها الله وأدامها فكذلك لا دليل عليه، فللحديث عند أبي داود فيه ضعيف. والله تعالى على علم. بارك الله فيكم. Das letzte Hadith für heute inshallah. Hadith 184. Muslim hat berichtet von Umar radhiyallahu anhu bezüglich Lohn von demjenigen, der das sagt, was der Gebetsrufer sagt, Wort. Außer bei Hayya ala Salah, Hayya ala al-Falah, dass man sagt, La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. In diesem Hadith, barakallahu fikum, gibt es klaren Beweis dafür, wenn der Muezzin sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, du sagst, Allahu Akbar, Allah. Ashhadu an la ilallah, ashhadu an la ilallah. Wenn sagt, aber Hayya ala Salah, sagst, La hawla wa la quwata illa billah. Hayya ala al-Falah, La hawla wa la quwata illa Und das ist hier das Hadith von Umar. Aber was ist der Lohn von demjenigen, der das sagt, was der Muezzin sagt? Man bekommt Paradies als Belohnung und Allah verzeiht die Sünden. Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht die Sünden und da kommt man ins Paradies. La hawla wa la quwwata illa billah. Was bedeutet La hawla wa la quwwata illa billah? Das bedeutet keine Bewegung und kein Können, außer mit Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala, außer durch oder mit Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt auch, man kann das Schlechte nicht sozusagen verhindern und das Gute nicht bekommen, außer mit Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala oder mit Allah subhanahu wa ta'ala, mit Allah subhanahu wa ta'ala Hilfe. Oder man kann keine Sünde verhindern und keine gute Tat begehen, außer mit seiner Hilfe subhanahu wa ta'ala. Wir haben doch ein Hadith vorhin gehabt von Abi Sa'id al-Khudri. Wenn der Muezzin zum Gebet ruft, dann sagt ihr, was er sagt. Und jetzt haben wir hier nicht bei allen Wörtern, außer bei Hayya ala Salah, Hayya al-Falah, sagst du La hawla wa la quwwata illa billah. Wie könnte man kombinieren jetzt zwischen den beiden Hadithen? Manche Gelehrten sagen, diese Überlieferung beschränkt die andere Überlieferung in diesen zwei Sätzen. Hayya ala Salah, Hayya ala Falah. Andere Gelehrten sagen, nein, man könnte die beiden kombinieren, indem man sagt, Hayya ala Salah, La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya ala Salah, La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya ala Falah. Der Muezzin sagt zum Beispiel, Hayya ala Salah, du sagst selber, Hayya ala Salah, für dich selber, nicht laut, Hayya ala Salah, La hawla wa la quwwata illa billah. Das ist eine Aussage von Gelehrten. Andere haben gesagt, nein. Man sagt nur, Hayya ala Salah, wenn der Muezzin sagt, Hayya ala Salah, du sagst, La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya ala Falah, du sagst, La hawla wa la quwwata illa billah. Ohne Hayya ala Salah, Hayya ala Falah zu wiederholen. Da haben sie gesagt hier, es gibt eine Regel im Islam, Barakallahu fikum, in unserer Religion gibt es eine Regel, wenn wir eine unbeschränkte Aussage haben und dann haben wir eine beschränkte, die beschränkte Aussage beschränkt die unbeschränkte in Teilen oder insgesamt. Und das ist hier. Da haben sie gesagt, ja, hier können wir sagen, es gibt Beschränkung. Aber manche Gelehrten sagen, nein, man könnte beides. Ich meine, wenn man das beiden sagt, ist das schlimm? Nein. Da könnte man sagen, wenn man will. Und wenn man sagt, nur Hayya ala Salah, La hawla wa la quwwata illa billah, ohne Hayya ala Salah zu wiederholen, was der Muezzin gesagt hat, auch ist es kein Problem. Aber hier, barakallahu fikum, gibt es noch etwas. Und zwar, dass manche gesagt haben, oder es gibt eine Überlieferung bei Abu Dawud, bei Abu Dawud radhiyallahu alayhi, wenn man Iqama macht, Iqama, da sagt man, barakallahu fikum, aqamah Allahu adama. Wenn der Muezzin sagt, qad qamat salat, qamat salat, sagt, aqamah Allahu adama. Diese Überlieferung ist schwach, und man braucht das nicht zu sagen in Iqama, barakallahu fikum, wa jazakum Allah khair. Auch noch etwas bei At-Taswib. Was war At-Taswib, haben wir gesagt? At-Taswib. Das ist, wenn der Muaddin sagt, As-Salatu khayrun min an-Nawm. Manche sagen, Sadaqta wa bararat. Sadaqta wa bararat. Es gibt, barakallahu, dafür keinen Beweis. Es gibt dafür keinen Beweis. Das ist, wenn der Muaddin sagt, das Gebet ist wichtiger als Schlaf, dann sagt man ihm, du hast die Wahrheit gesagt und du hast Gutes oder Tugendhaftes gesagt. Es gibt dafür keinen Beweis. Aber wir haben den Beweis, dass man das sagt, was der Muaddin sagt. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Und somit, barakallahu fikum, haben wir bis zu diesem Hadith gemacht. Das nächste Mal machen wir weiter mit dem Hadith 185. Barakallahu fikum. Und da bleiben bei uns noch 7 Hadithe. Und wir sind mit diesem ersten Kapitel von dem Buch des Gebetes zu Ende. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله بارك الله فيكم. بقي عندنا 7 أحاديث وننتهي من هذا الفصل من هذا من كتاب الصلاة أو من هذا الباب من كتاب الصلاة. فأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.